Die Massenkundgebungen der Bezirke Südpyongan, Südhwanghae, Jagang und Südhamgyong dafür, den Beschluss des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas konsequent durchzusetzen und im 200-Tage-Kampf die ehrenhaften Sieger zu werden, fanden am 2. und 3. Juni statt. Daran nahmen teil die Funktionäre der regionalen Partei, Markt- und Wirtschaftsorgane, Massenorganisationen, Fabriken, Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe, Hochschulen und weiteren, die werktätigen Jugendlichen und Studenten. Auf den Kundgebungen gab es Referate und dann die Reden der Vertreter von Arbeitern, Bauern, Jugendlichen und Intellektuellen. Die Referenten und Redner betonten, dass alle getreu dem Kurs, dargelegt auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, im 200-Tage-Kampf neue Rekorde aufstellen und neues Tempo ständig schaffen sollten. Die Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen sollten mit dem Prinzip der selbstständigen Entwicklung als unbesiegbares, wertvolles Schwert die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Volkswirtschaft allseitig verstärken und den Kampf für die Durchsetzung der 5-Jahres-Strategie für die staatliche Wirtschaftsentwicklung unermüdlich entfalten. Dann gab es Massendemonstrationen.